Zwei Schatten, Rahmenhandlung, Blumenwiese, auf die abrupt das Blau vom Himmel fällt. Wie dieses Sprachlos deiner Lebenslinie, in die der Zufall eingezeichnet ist. Um morgen einen neuen Tag zu grüßen, dem du dich räkelnd entgegenstreckst, als wäre die Luft bereits in Bewegung und jedes Molekül Anziehungskraft. An aller Blume. Du, ich, deiner, dir. Du bist von hinten wie von vorne. A. Plus Ton. Aus dem es Regenfarben tropft, dass ich den Klang in jeder Pore spüre, wenn wir zusammen auseinander sind. Du tropfest hier. A bis N von Anfang an.